Es ist 18 Uhr. News 89.4 Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Der Tag in NRW. Mit Werner Baumann, guten Abend. Viele Kraftwerksbetreiber in Nordrhein-Westfalen stehen vor einem ernsten Problem, warnt NRW-Wirtschaftsminister Dün nach einem Treffen mit Branchenvertretern in Düsseldorf. Die Ökostromförderung mache die Preise kaputt, darunter leiden konventionelle Gas- und Kohlekraftwerke. Die Investitionen in moderne Neubauten machten sich nicht bezahlt. Die Kraftwerke in Hamm und Lünen sind nur Beispiele. Sie sind modern und effizient, rechnen sich aber trotzdem nicht. Doch konventionelle Kraftwerke werden gebraucht, geht es doch um Versorgungssicherheit. Triennel-Vorstandssprecher Becker fordert deshalb den Kraftwerkscent. Nach seiner Rechnung würde ein vierköpfiger Haushalt mit 3 Euro im Monat zusätzlich belastet. Das ist also quasi eine Art Vorhalteprämie dafür, dass das Kraftwerk das ganze Jahr bereitsteht. Einen Betrag von insgesamt bis zu 6 Milliarden Euro benötigen die Kraftwerksbetreiber in Deutschland, um auf ihre Kosten zu kommen. NRW Wirtschaftsminister Dün sieht aber nicht ein, warum die Stromkunden allein die Energiewende bezahlen sollen. Das heißt, dass wir in eine Steuerfinanzierung hineingehen. Nach der Bundestagswahl sollten laut Dün darüber schnellstmöglich Bund-Länder-Gespräche aufgenommen werden. Thomas Haubrichs, Landtagsstudio Düsseldorf. Die Sache ist allen Beteiligten sehr unangenehm. Weil schlicht und einfach Personal fehlt, sind die Ausfälle am Hauptbahnhof Mainz immer größer geworden. Der Bund als Eigentümer der Bahn erwartet, dass die Bahn die Personalengpässe beim Stellwerk in Mainz in den Griff bekommt. Im Mainzer Hauptbahnhof hat rund die Hälfte der Fahrdienstleiter Urlaub oder ist krank. Das hat schon dazu geführt, dass jetzt auch tagsüber Züge ausfallen oder umgeleitet werden müssen. Morgen soll es deshalb ein Krisentreffen geben, bei dem die Bahn, Gewerkschaften und die Landesregierung von Rheinland-Pfalz dabei sein werden. Die Andeutung der DB Netz, es könnte auch in anderen Teilen Deutschlands solche Probleme geben, konnte oder wollte uns die Bahn in NRW nicht bestätigen. Man wolle nicht über Ausfälle in Nordrhein-Westfalen spekulieren, sagte uns ein Sprecher. Das sei Anweisung aus Berlin. Er versicherte aber, dass man permanent nach Mitarbeitern suche, um solche Engpässe zu vermeiden. José Nachsiandi, Nachrichtenredaktion. Am Niederrhein hat wieder ein Tierquäler zugeschlagen. Verdächtigt ist ein 17-jähriges Mädchen, die dieses Mal ein Schaf erstochen haben soll. Nach einigen Vorfällen dieser Art in den letzten Wochen und Monaten wurde die junge Frau nun in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Die junge Krefelderin soll bereits zwischen Mai und Juni 7 Tiere gequält und einige von ihnen getötet haben. Die 17-Jährige meldete sich damals zunächst als Zeugin. Im Zuge der Ermittlungen rückte sie dann mehr und mehr in den Mittelpunkt. Sie gestand schließlich Mitte Juni, einem Schaf und einem Pony die Köpfe abgetrennt zu haben. Die Tötung der Tiere bestritt sie jedoch. Daraufhin sollte ein Psychiater klären, ob die Jugendliche schuldfähig ist. Am Wochenende wollen Zeugen die 17-Jährige in Krefeld am Fundort der Tierleiche gesehen und teilweise auch angesprochen haben. Daraufhin soll sie geflohen sein. Wie lange sie jetzt in der psychiatrischen Klinik bleiben muss, ist derzeit noch unklar. Sven Nickel, Nachrichtenredaktion. Der ehemalige Geschäftsführer vom MSV Duisburg, Roland Kensch, hat Klage gegen seinen früheren Arbeitgeber eingereicht. Damit will er sich gegen die fristlose Kündigung des Fußball-Drittligisten wehren. Der Vorstand des Zweitliga-Absteigers hatte dem Ex-Geschäftsführer vorgeworfen, den Verein vor dem Lizenzentzug nicht über die finanziellen Schwierigkeiten informiert zu haben. Das bestreitet Kensch. Börse aktuell. Am Frankfurter Aktienmarkt ist der DAX nach einer kleinen Berg- und Talfahrt etwas im Plus gelandet. Er steht aktuell bei 8.350 Punkten. Ein Euro ist zur Stunde 1,3302 Dollar wert. Und das war der Tag in NRW mit Werner Bauern. Das Wetter. Am Abend bleibt es mehr oder weniger bedeckt. Hin und wieder ein Schauer, auch kurze Gewitter sind möglich. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen bis auf 8 Grad. Der Dienstag bringt wieder einige Wolken, dazu ein paar Schauer und vereinzelte Gewitter. Die Werte erreichen höchstens 21 Grad. NRW Verkehr. A2 Hannover-Dortmund zwischen Porta Westfalica und Kreuzbad Oeynhausen 3 Kilometer Stau. A2 Dortmund-Hannover zwischen Exter und Kreuzbad Oeynhausen 2 Kilometer. A43 Recklinghausen-Münster zwischen Kreuz Mahl Nord und Haltern 1 Kilometer. A30 Bad Oeynhausen-Osnabrück zwischen Kreuz Bad Oeynhausen und Rehme 3 Kilometer. A52 Gelsenkirchen-Mahl zwischen Mahl-Zentrum und Kreuz Mahl-Nord 3 Kilometer und 1 Kilometer auf der A57 Köln-Krefeld und genau da zwischen Kreuz Meerbusch und Krefeld-Oppo. News 89.4 am Abend mit Nina. Nina Tenhaff. Hallo zusammen. 3 Wochen Sommerferien haben wir noch vor uns und die werden mit uns ganz bestimmt nicht langweilig, denn wir mischen den besten Mix ordentlich durch, damit Sie noch ein bisschen mehr Abwechslung bekommen. Sie hören jede Stunde in den nächsten Wochen einen Song, den wir aus dem Musikarchiv gegraben haben und ich verspreche Ihnen, die haben sie lange nicht mehr in ihrem Radio gehört. Gleich schlägt Xavier Naidoo auf mit seiner erfolgreichsten Single überhaupt. Sie sieht mich nicht. Direkt nach dem Besten von heute. Emily DeForest, Only Teardrops. Schönen Abend mit uns wünsche ich. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Such a shame. Leave the past behind us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so? I look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me. Und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt mit noch mehr Abwechslung. Wenn sie vorbeigeht, dann scheint es wie ein Feuerwerk. Vor einem Himmel ist es sie, die ich bemerk. Ihre Königlichkeit ist nur ein Königbett. Und ich bin wenig königlich. Sie sieht mich einfach nicht. Wenn sie tanzt, dann tanzt alles. Ihre Hüften und Arme. Alles erhält sich im Licht dieser Dame. Sie hat die Anmut und die Reinheit, die anderen nicht haben. Sie hat all das, was ich nicht habe. Sie sieht mich einfach nicht. Je mehr ich mich ernähre, desto ungeschickter bin ich. Mein Körper, meine Stimme, mein Gesicht. Es gibt Grenzen, die man trotz Millionen von Soldaten wegwischt. Aber unsere überwindet man nicht. Er hat Stil, ist delikat, bedient sich Gesten so zart. Das leichte Leben dieser Welt ist seine Art. Er ist so sehr auch das, was er nicht zu sein vermag. Doch die Frauen wissen nicht von diesen Dingen, wenn er spricht. Sie sieht mich einfach nicht. Wenn man zu kämpfen bereit ist, aber nicht diese Ungerechtigkeit. Wenn sie vorbeigeht, dann scheint es wie ein Feuerwerk. Vor einem Himmel ist es sie, die ich bemerke. Ihre Königlichkeit ist nur ein König wert, ein anderer als ihr. Ich bin wenig königlich, sie sieht mich einfach. You. am Montag. Das ist der Abend in ihrem Lokalradio. Nina Tenhaff hier. Die Trauer in den Niederlanden ist groß. Der niederländische Prinz Friso ist heute im Alter von 44 Jahren gestorben. Das hat jetzt die Königsfamilie bekannt gegeben. Friso lag ja seit seinem Skiunfall vor anderthalb Jahren im Koma. Kollege Dirk Steinmetz hat die Infos. So wirklich überraschend kam die Nachricht ja jetzt nicht. Nun, Friso lag ja seit dem Unfall im Koma. Er hat ja nie das Bewusstsein wiedererlangt. Insofern wirklich überraschend ist es natürlich nicht gewesen. Allerdings hatte es kurzzeitig so ausgesehen, als ob sich sein Zustand verbessern würde. Es hieß, er reagierte auf äußere Reize. Doch diese Hoffnung, die war trügerisch. Erst im Juli kehrte Friso in sein Elternhaus zurück. Doch ein Aufwachen aus dem Koma schlossen die Ärzte aus. Heute ist er dann gestorben. Vielleicht erinnert sich nicht mehr jeder an diesen Skiunfall vor 18 Monaten. Was war da genau passiert? Ja, Friso war immer sehr sportlich. Wie jedes Jahr war er mit der königlichen Familie zum Wintersport im österreichischen Lech. Trotz Lawinengefahr verließ er dann mit einem Freund die Piste und wenig später begrub ihn eine Lawine. Erst nach 25 Minuten konnte er aus den Schneemassen befreit werden. Sein Leben konnte zwar gerettet werden, doch die Ärzte stellten fest, dass er unwiederbringliche Hirnschäden erlitten hatte. Auch Spezialisten in London konnten nicht helfen. Der niederländische Prinz ist gestorben. Prinz Friso ist aus seinem Koma nicht mehr aufgewacht und ist heute dann seinen Hirnschäden nach dem schweren Skiunfall erlegen. Infos waren das von Dirk Steinmetz. Vielen Dank. News 89.4. Jetzt das Beste von heute. Jason Derulo, The Other Side. Der beste Mix. Beste Mix. In the beginning, I never thought it would be you. When we were chilling, smiling in the photo booth. But we got closer, yeah. So you were eating off my spoon. You're coming over, and we were talking. This could be perfect. Das ist meine große Schwester. Sie heißt Emilia. Und das ist Pedro, mein kleiner Bruder. Als unsere Eltern gestorben sind, waren wir ganz allein. Niemand hat sich um uns gekümmert. Doch, du hast dich um mich gekümmert. Pedro hat oft geweint. Seit wir hier im Kinderdorf sind, ist er viel fröhlicher. Und ich bin so froh, dass man uns nicht getrennt hat. Geschwister wachsen am besten gemeinsam auf. In einem SOS-Kinderdorf können sie das. Weltweit dank ihrer Unterstützung. SOS-Kinderdorfer.de. Habe ich doch richtig gesagt, oder Emilia? Hast du. Sie möchten mehr über einen Musiktitel wissen, den Sie gerade bei uns gehört haben? News894.de. Hier finden Sie alles über unsere Musik. Kulthits und das Beste von heute. Alles Wissenswerte darüber auf News894.de. Helfen Sie mit, dass Geschwister wie Pedro und Emilia gemeinsam groß werden können. SOS-Kinderdorfer.de. Habe ich doch richtig gesagt, oder Emilia? Hast du. So sweet, no longer move my feet, but I keep trying. I keep on trying. All that I want is stillness of heart, so I can start. Das war ein Thema am Nachmittag. In Jüchenholz haben sie ihrem Namen heute alle Ehre gemacht und waren auf Holz unterwegs. Das halbe Dorf hatte Klompen an, nicht aus Verbundenheit zu Hollands Arntje, sondern weil Schützenfest ist. Und da hat so ein kleines Schützenfest in einem 600-Seelendorf durchaus seine Vorteile gegenüber Riesenschützenfesten wie zum Beispiel in Neuss. Ja, hier ist das halt sehr familiär. Hier kennen sich die Einzelvereine untereinander und reden auch miteinander und ist halt wesentlich kleiner natürlich und halt viel familiärer. Morgen geht das Holzer Schützenfest dann zu Ende. Ja, was genau morgen ist, weiß ich leider nicht. Da helfen wir von News894 dann auch gerne nach. Erbsensuppe essen und schießen ist angesagt. Übrigens auf einen Holzvogel. I'm an animal, I'm that monster. monster in the mirror, the headliner, finisher, I'm the closer, winner. Best one under pressure with seconds left, I'm sure. You really want Es ist 18.30 Uhr. News 89.4 Nachrichten. Rhein-Kreis Neuss, Deutschland und die Welt. Mit Julia Knüppels, guten Abend. Der Energiekonzern RWE will offenbar weiter sparen und weitere Kohle- und Gaskraftwerke dicht machen. Das melden verschiedene Medien. Grund sei, dass die Großhandelspreise aktuell stark fallen würden. Deshalb plane der Versorger, einige Anlagen vorübergehend einzumotten oder ganz stillzulegen. Insgesamt gehe es um mehrere tausend Megawatt. Eine offizielle Stellungnahme von RWE gibt es aber noch nicht. Auch ist noch nicht öffentlich, um welche Kraftwerke es sich handeln könnte. Bei uns im Kreis betreibt RWE zwei Kraftwerke in Grevenbruch, in Neurath und in Frimmersdorf. Als Konsequenz aus der NSA-Affäre wollen Deutschland und die USA ein Anti-Spionage-Abkommen abschließen. Damit soll zwischen beiden Ländern gegenseitiges Ausspähen tabu sein. Das kündigte Kanzleramtschef Pofalla an. Er ist für die Geheimdienste zuständig. Erste Kontakte zwischen Bundesnachrichtendienst und NSA dazu hätten schon stattgefunden. Die Geheimdienste der USA und Großbritanniens hätten zudem schriftlich versichert, sich an Recht und Gesetz in Deutschland zu halten. Die Stromkunden im Rhein-Kreis Neuss zahlen Geld für Ökostrom, obwohl der gar nicht öko ist. Das ist der Vorwurf der Neusser Grünen gegenüber den Stadtwerken. Demnach würden die Verbraucher getäuscht werden. Denn in Wahrheit handele es sich bei dem grünen Strom um Strom aus Braunkohlekraftwerken. Er soll dann durch den Kauf von bestimmten Zertifikaten aus Norwegen als Ökostrom umdeklariert worden sein. Daher sei der Ökostrom der SWN nur auf dem Papier grün. Die Stadtwerke nehmen den Vorwurf gelassen, der Strom sei TÜV-zertifiziert, also völlig in Ordnung. Wer sich in Dormagen über irgendwelche Mängel ärgert, kann sie seit 2 Jahren über die städtische Homepage der Stadt melden. Das wird offenbar auch gern getan. Seitdem es diesen Service gibt, sind laut Stadt mehr als 900 Mängel gemeldet worden. Man sei sehr zufrieden mit dieser Resonanz. Meistens gehe es um illegal entsorgten Müll, kaputte Straßenbeleuchtungen oder auch Schlaglöcher. Die Stadt versuche, jeden gemeldeten Mängel schnell zu beseitigen. Diesen Service gibt es mittlerweile auch in Karst und Jüchen. Und soweit die News 89.4 Nachrichten mit Julia Knüppels. Das Wetter. Heute Nacht bleibt es locker bewölkt und die meiste Zeit trocken. Die Temperaturen sinken dann bis auf 12 Grad. Morgen sind im Laufe des Tages einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Hin und wieder klart es aber auch auf und die Sonne kommt mal raus. Die Temperaturen steigen dann wieder auf rund 22 Grad. Der News 89.4 Verkehrsservice. Aktuell sind uns keine Staus und auch keine Blitzer gemeldet, aber es gibt eine Gefahrenmeldung. Achtung Autofahrer auf der A1 Köln Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Leverkusen West und Kreuz Leverkusen. Hier besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Weiterhin noch gute Fahrt mit News 89.4.

Lotti ist jetzt keine Schönheit, aber trotzdem ist sie 1.000 Euro wert. Das ist aber ja zugegebenermaßen sowas wie Kopfgeld. Lotti ist eine Alligatorschildkröte und soll einem 8-jährigen Jungen im Allgäu in den Fuß gebissen haben. Der arme Junge hat jetzt die Achillessehne kaputt und dafür soll Lotti zahlen. Die Feuerwehr hat den See schon trockengelegt, um die Schildkröte zu finden, bis jetzt aber ziemlich erfolglos. Aber geht es nach dem Jungen, der übrigens aus Bonn kommt, soll Lotti leben und zwar in einem Zoo, hat er gesagt. Also das Happy End im Film steht schon fest, der Rest ist, ja, Fantasie, ne? Von den Machern von Anaconda, Lake Placid und der Deko-Koloss. Hallo, ich bin's, Tine Wittler. Sehen Sie nun auf der Jagd nach der Schnappschildkröte. Es war ein ganz normaler, idyllischer Tag am Badesee. Ey, Alter, der Typ hat mein Handy geklaut. Bis das Monster plötzlich zuschlug. Gnadenlose Jagd nach der Bestie beginnt. Ey, und was ist jetzt mit meinem Handy? Sehen Sie, Ralf Möller. Und Veronika Ferres. Das ist alles so furchtbar. Nirgends ist man mehr sicher. Im größten Blockbuster des Sommers. Actionreicher als King Kong. Spannender als Godzilla und gruseliger als Till Schweiger. Das ist nicht fair. Aber das ist fair. Das ist ja das Sommer als Schildkröte. Die Jagd nach der Schnappschildkröte. Jetzt in Ihrem Sommerloch. Jetzt ein Kulthit aus den 80ern. Lokalradio. Der beste Mix. Thank you. you should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. When we argue, fuss, and fight. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. This worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, come on, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways, filled with O's and O's, they count it always, real fat all day. Now baby, we can parlay, oh baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ritang Gris, nice to meet you, but time is money, only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. But live for the moment, make sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, Glückwunsch, wir haben Feierabend. Wir schauen zurück auf einen stressigen ersten Arbeitsmontag. Nur mit Musik erträglich, vor allem, wenn das Wichtigste im Büro auf einmal weg war. Arbeitsalltag, das Musical. Sagen Sie mal, Kollege Müller, suchen Sie was? Kaffeebecher, ey, der stand doch hier mit meinem Namen drauf. Jetzt ist er weg. Kaffeebecher, ach, der gehörte dir, der sah so einsam aus, da hab ich ihn verschenkt. Nein, nein, nein, nein. Mein schöner Becher, nee. Ich weine, es gibt doch, doch die hier mit Bärchen und Herzchen. Und Hundefotos, du hast sie aus Wald. Nimm den mit dem Haus. Mein Kaffeebecher. Ach, jetzt stell dich nicht so an, den findest du bestimmt beim Trödelhändler wieder. Mein Kaffeebecher. Übrigens, Kaffee ist leer. Kannst neu machen. Kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, drunk. You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body.